wie ein deutscher Bauer von Haus und Hof vertrieben wurde. Ein heißer Augusttag. Unbarmherzig brennt die Sonne vom Himmel herab. Kein Lüftchen regt sich. Die Hitze ist unerträglich. Selbst die Vöglein, die vorher noch so lustig gesungen haben, sind verstummt und suchen Schutz in den Baumwipfeln des kühlen Waldes. Nur für den Bauern gibt es kein Rasten und Ruhen. Es ist Erntezeit. Der Angerbauer mäht. Seine scharf geschliffene Sense durchschneidet das von der Sonne gereifte Getreide, durchschneidet rote Mohnblumen und blaue Kornblumen. Hinten steht der Flurbauer mit seiner Frau. Und noch einer ist dabei. Es ist der Jude Rosenfeld. Er hat einen dicken Bauch. Seine Beine sind krumm und krumm ist auch seine dicke Nase. Ganz wild redet er auf den Bauern ein. Mit seinen Händen fuchtelt er immer in der Luft herum. Und dabei wird ihm so heiß, dass ihm der Schweiß nur so von der Stirne rinnt. Der Angerbauer vorne kümmert sich nicht um die drei. Er arbeitet fleißig weiter. Da kommt sein 11-jähriger Sohn Paul. Er bringt dem Vater einen Krug mit frischem Wasser und auch Brot hat er dabei. Erstaunt blickt er auf den Juden. »Du Vater, was will denn der Rosenfeld vom Nachbarn?« so fragt der Junge. Der Vater tut, als ob er die Frage gar nicht gehört hätte und arbeitet weiter. Auf einmal aber fängt er an zu erzählen. »Bub, das ist ein furchtbares Unglück. Wie oft hab ich den Flurbauern gewarnt? Wie oft hab ich ihm gesagt, Heiner, mach mit Juden keine Geschäfte? Aber er hat nicht auf mich gehört. Er hat sich mit dem Juden Rosenfeld eingelassen. Er hat mit ihm Viehgeschäfte gemacht. Später hat er sich von ihm Geld leihen lassen. Er hat Wechsel unterschrieben. Und das war das Schlimmste, was er tun konnte. Der Jude hat gewuchert. Er hat den Flurbauern furchtbar betrogen. Und jetzt will er auf einmal sein ganzes Geld wieder zurückhaben. Der Flurbauer aber kann nicht auf einmal bezahlen. Und nun lässt der Jude seinen Hof versteigern. Morgen schon kommt der Gerichtsvollzieher. Der Flurbauer, seine Frau und seine 7 Kinder werden von Haus und Hof getrieben. So sagt der Angerbauer. Der kleine Paul ist furchtbar erschrocken. Seine Augen funkeln vor Zorn. So ein gemeiner Jud, sagt er. Und dann schweigt er lange. Voll Abscheu blickt er auf den Juden. Am liebsten hätte er dem Kerl seinen Wasserkrug auf den Kopf geschlagen. Aber was wollte er, der kleine Junge? So konnte er den Nachbarn auch nicht helfen. »Du Vater, wenn ich einmal groß bin und wenn ich einmal einen Bauernhof habe, dann werde ich immer an den Flurbauern denken. Und ein Jud darf überhaupt nicht in mein Haus herein. Ich werde an die Tür schreiben, Juden haben keinen Zutritt. Und wenn sich dennoch ein Jude hereintrauen sollte, dann würde ich ihn gleich wieder hinauswerfen.« Der Angerbauer nickt. »Hast recht, Paul. Mit einem Juden darf man sich in gar nichts einlassen. Der Jude will uns immer nur betrügen. Der Jude will uns alles nehmen, was wir besitzen. Das muss sich jeder Bauer merken.« »Ja«, sagt der kleine Paul, »und ich werde auch immer an den Spruch denken, den uns gestern der Lehrer in der Schule gesagt hat. Der Bauer betet zu dem Herrn, »O halte uns den Hagel fern, verschone uns vor Blitz und Flut, dann wird die Ernte wieder gut.« Doch schlimmer noch als diese Plagen ist der Jude, lass dir's sagen, lass dich warnen, hüte dich vor dem Juden Wüterich.